Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Ikhlas gibt in unseren Aussagen, in unseren Handlungen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir fangen an mit dem 12. Kapitel, und zwar geht es um die Beseitigung von Khabath. Als wir am Anfang des Kapitels Tahara definiert haben, was Tahara bedeutet, haben wir gesagt, es bedeutet die Entfernung von Hadath, was als Hadath gilt, und Khabath. Die Entfernung von Hadath, was als Hadath gilt, und von Khabath, also drei Elemente. Und wir haben bereits in den vergangenen Kapiteln über die Entfernung des Hadath gesprochen, wo es hier um die Unreinheit im übertragenen Sinne geht. Und nun möchten wir uns dem Khabath widmen, und zwar der Unreinheit, der wirklichen Unreinheit, das heißt der empirisch nachweisbaren Unreinheit. Unreinheit, die man irgendwie sehen, riechen oder schmecken kann. Und das ist es, was der Fiqh-Gelehrte entweder als Khabath oder als Najasa bezeichnet. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass wir im islamischen Kontext ein bestimmtes Verständnis von Unreinheit haben. Wir verstehen unter Unreinheit nicht das, was man normalerweise unter dreckig versteht. Das heißt, der einfache Mensch denkt vielleicht dadurch, dass seine Kleidung am Boden gestreift ist, dadurch, dass Erde auf seiner Kleidung ist, dadurch, dass er Wasserfarbe abbekommen hat, dadurch, dass er mit seinen Schuhen über das Blumenbeet gelaufen ist, denkt er vielleicht, dass dadurch seine Schuhe dreckig sind oder dadurch, dass er auf dem Bau gearbeitet hat und schwitzt. Das ist nicht die Form der Unreinheit, die wir meinen. Mit diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, man kann ganz normal beten. Man kann beten, wenn man verschwitzt ist. Man kann beten, wenn man staubig ist. Man kann beten, wenn man unter Tage gearbeitet hat, das ist alles kein Problem. Das Problem ist, wenn sich im islamischen Sinne Unreinheiten an deinem Körper oder an deiner Kleidung oder an deinem Gebetsplatz befindet, wenn man das Gebet verrichten möchte. Aber das Kapitel hier ist allgemeiner, als dass es nur um das Gebet geht. Es geht allgemein um die Entfernung des Khabath. Die Entfernung des Khabath, das heißt die Entfernung von Najasa allgemein. Grundsätzlich gesehen gilt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Wasser vom Himmel herabgesandt hat, damit wir uns damit reinigen. So sagte er in Surat al-Furqan, in der Ayah 48, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا. Wir haben vom Himmel reinigendes Wasser herabgesandt. Das heißt Wasser, mit dem ihr euch reinigen könnt. Und dennoch gibt es bestimmte Fälle, in denen man auch anderes als Wasser verwenden darf, wie wir gelernt haben, nach der Verrichtung der Notdurft haben wir gelernt, dass man nicht nur Istinja benutzen muss, sondern man kann auch Istijmar machen. Insofern gilt die Regel, grundsätzlich hast du Wasser zu verwenden, aber wenn ein Beleg darauf hinweist, dass es auch anders möglich ist, die Najasa zu entfernen, dann kann man auch anders die Najasa entfernen. Wenn wir schon beim Wasser sind, stellt sich die Frage, wir haben natürlich über die Wasserarten gesprochen. Ganz am Anfang, wir haben über die Wasserarten gesprochen, wir haben gesprochen über das Wasser, das Tahur ist, Wasser, das Tahir ist. Das brauchen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber eine Frage stellt sich vielleicht an dieser Stelle, wie verhält es sich mit dem Verwenden von Samsam-Wasser? Wir wissen, dass das Samsam-Wasser ein gesegnetes Wasser ist, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, innaha mubaraka, und er sagte, es ist gesegnet, und er sagte, ta'amu tu'am, das heißt, es ist auch für denjenigen, der es als Nahrung zu sich nimmt, eine Nahrung. Und dieses Wasser ist natürlich wertvoll, weil es nur einmal auf der Welt vorkommt und nur aus der Quelle neben der edlen Kaaba heraus sprudelt. Und deswegen, da dieses Wasser in dieser Hinsicht ein besonderes Wasser ist, natürlich grundsätzlich darf man dieses Wasser verwenden, wie jedes andere Wasser auch. Man kann es verwenden zum Trinken, man kann es verwenden, um Wudu zu machen, man kann es verwenden, man darf es verwenden, um Wudu zu machen, um Ghusl zu machen und auch um seine Najasa zu entfernen. Aber vorzugsweise, wenn man die Wahl hat, sollte man solches Wasser für andere Sachen verwenden als für die Entfernung von Najasa, denn anderes Wasser tut es auch. Denn anderes Wasser tut es auch. Wie sieht es aus, wenn man zur Entfernung von Najasa anderes verwendet als Wasser? Es gibt ein paar einzelne Fälle, über die die Gelehrten rahimahumullah ta'ala gesprochen haben. Und wie wir gesagt haben, grundsätzlich entfernt man Wasser, mit Wasser die Najasa, aber es gibt auch Ausnahmen, die überliefert sind, dass man auch andere Sachen verwendet in bestimmten Fällen als das Wasser. Denn grundsätzlich gesehen gilt für uns gilt eine Regel, sie lautet Al-Hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ein Hukum, wir wissen, ein Hukum ist ein rechtliches Urteil, wie zum Beispiel Haram, Makruh, Sahih und so weiter. Diese Urteile, wenn sie geknüpft sind an eine bestimmte Ursache, diese Ursache nennen wir auf Arabisch Illa, dann gilt dieser Hukum, solange diese Illa vorhanden ist. Und solange diese Illa nicht mehr vorhanden ist, gilt auch der Hukum nicht mehr. Und das wenden wir an auf unsere Thematik über die Najasa. Das heißt also, sofern die Najasa vorhanden ist, gilt diese Sache, an der sich die Najasa befindet, als islamisch unrein, gesetzlich unrein. Wir würden auf Arabisch sagen Najis oder Mutanajis. Aber wenn diese Najasa entfernt worden ist und nicht mehr vorhanden ist, das heißt, egal wie sie entfernt worden ist, letztendlich sie ist nicht mehr da. Wenn sie nicht mehr da ist, dann kann ich auch als Gelehrter nicht sagen, dass sie noch da ist. Und dann kann ich auch nicht sagen, dass dieser Gegenstand mutanajjis ist, das heißt verunreinigt ist. Ich kann nicht sagen, dass man diesen Gegenstand waschen muss, wenn die Najasa entfernt worden ist, auch wenn es durch eine andere Methode geschehen ist, als mit dem Wasser. Und Grundlage hierfür ist zum Beispiel, oder ein Beispiel hierfür ist die Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung, sie kann bewirken, dass bestimmte Sachen verdunstet werden, bestimmte Unreinheiten dadurch entfernt werden. Und deswegen gilt auch ein großes, weites Feld, auf dem sich mit Sicherheit mal Tiere befunden haben, zum Beispiel Tiere, die unrein sind, also najis sind, wie zum Beispiel Hunde, und auch ihr Geschäft dort verrichtet haben. Aber trotzdem, aufgrund der durch die Sonneneinstrahlung, wird dieses Feld gereinigt. Und deswegen braucht man sich nicht die Frage stellen, ob dort schon einmal ein Hund gewesen ist oder kein Hund gewesen ist. Sondern wir sagen, wenn du die Najasa nachweisen kannst, dass sie da ist, dann gilt diese Stelle als unrein. Solange du nicht sehen kannst und nicht riechen kannst, wie die Najasa vorhanden ist, dann brauchst du auch nicht urteilen, dass diese Stelle unrein ist. Und du darfst dein Gebet dort in der freien Landschaft verrichten. So viel zur Sonneneinstrahlung. Manche Gelehrte haben gesagt, man muss Wasser verwenden, aber wir sagen theoretisch, angenommen, das Wasser, die Najasa, die Unreinheit, wird durch die Sonneneinstrahlung entfernt, dann können wir nicht sagen, dass diese Stelle noch unrein ist, weil sie ist ja gar nicht mehr da. Also die Najasa ist ja gar nicht mehr vorhanden. Eine zweite Methode, die überliefert ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist das Abreiben. Und zwar sagte er sallallahu alaihi wasallam: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًا فَلْيَمْسَحُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. Wenn jemand von euch in die Moschee kommt und an seinen Schuhen Schmutz ist, soll er ihn abreiben und dann mit den Schuhen beten. Und mit Sicherheit geht es hier um die Unreinheit im islamischen Sinne und nicht einfach um Matsch zum Beispiel oder andere Formen von Dreck, der sich an den Schuhen befinden kann. Denn die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam war nicht mit Teppichen ausgelegt, sondern diese Moschee, die war, bestand aus normalen natürlichen Boden, Steinchen, die an dieser Stelle gerade waren, an dem sie die Moschee gebaut haben. Insofern sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn sich an den Kleidern, Entschuldigung, an den Schuhen etwas befindet, dann soll man es abreiben und darin beten. Und in diesem Fall hat er nicht erwähnt, dass man unbedingt diese Unreinheit mit Wasser abwaschen muss. Ähnliches sagte er sallallahu alaihi wasallam über Frauenkleider. Und zwar heißt es in einer Überlieferung, ich lese direkt die deutsche Übersetzung vor: Die Mutter eines Kindes von Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es geht jetzt um seinen Sohn Ibrahim, dessen Mutter eines Kindes, so nennt man die Sklavin, die einem ein Kind geboren hat, nennt man Mutter eines Kindes. Sie berichtet, dass sie Salama ist eine Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie berichtet, dass sie Salama folgendes fragte. Sie sagte: Ich bin eine Frau, die lange Kleider trägt und manchmal laufe ich an unreinen Orten. Da sagte Salama radiallahu anha: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der reine Boden danach reinigt dein Kleid. Der reine Boden danach reinigt dein Kleid. Das heißt, dadurch, dass du einmal in die Unreinheit gelaufen bist, aber dann weiterläufst auf sauberem Boden, bedeutet, dass dadurch die Kleider danach wieder rein werden. Gesetzlich gesehen. Und deswegen braucht man in diesem Fall nicht extra Wasser verwenden, um diese Unreinheit abzuwaschen. Und das weist alles darauf hin, dass und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht unterschieden, ob es einem einfach fällt, Wasser zu verwenden oder nicht einfach fällt, Wasser zu verwenden. Das weist darauf hin, dass es letztendlich darum geht, dass die Najasa entfernt wird, entweder wirklich oder gesetzlich gesehen. Gesetzlich gesehen bedeutet, auch wenn die Najasa noch Spuren hinterlassen hat und der Gesetzgeber trotzdem urteilt, dass diese Stelle als rein gilt. Ja? Und das gilt wie zum Beispiel eine Frau, die unter Istihada leidet. Istihada ist also krankhafte Blutung. Und diese Blutung ist natürlich unrein, sie ist Najis. Aber wenn sie das macht, was der Gesetzgeber von ihr verlangt hat, dann darf sie in diesem Zustand beten, selbst wenn die Stelle unrein bleibt. Gesetzlich gesehen darf sie trotzdem beten. Das ist, was wir meinten, als wir sagten, gesetzlich gesehen rein ist nicht immer das gleiche wie wirklich rein. Wirklich rein ist wirklich nichts. Gesetzlich gesehen, es wird geurteilt, als wäre diese Person rein. Eine weitere Methode, die überliefert ist, wodurch Najasa entfernt werden kann, ist die Umwandlung. Die Umwandlung. Das heißt also, du hast einen Stoff und dieser Stoff ist Najis, aber er wird durch irgendeinen Prozess in einen anderen umgewandelt, sodass er nicht mehr das ist, was er vorher war. Das heißt, die Eigenschaften der Najasa sind nicht mehr vorhanden und dementsprechend können wir auch nicht sagen, dass dieser Stoff noch Najis ist. Ja? Und nehmen wir ein Beispiel dafür. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Umwandlung von Alkohol zu Essig. Die Umwandlung von Alkohol zu Essig. Warum? Weil, erstmal, was ist das Problem an dieser Thematik? Was liegt dieser Thematik zugrunde? Diese Thematik liegt zugrunde, dass Alkohol Najis ist. Erstmal müssen wir das klären und dann reden wir über die Umwandlung von Alkohol zum Essig. Der Alkohol, das ist das, was wir im Volksmunde als die Substanz bezeichnen, die eine berauschende Wirkung hat. Und der richtige chemische Name dafür ist Ethanol. Deswegen, es geht um den Ethanol, und sobald der Ethanol sich in irgendeinem Getränk befindet, dann bezeichnen wir ihn als ein alkoholisches Getränk. Es geht also letztendlich um diesen Begriff des Ethanols. Und dieser Ethanol ist gemäß der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein, ist najis, das heißt islamisch gesehen unrein. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, Alkohol ist unter Übereinkunft der vier Imame najis. Das heißt, er hat nicht einmal die Ansicht erwähnt, die es gibt unter manchen Gelehrten, die gesagt haben, dass er Tahir ist. Und Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, der malikitische Gelehrte, bezeichnete die Ansicht zu sagen, dass Alkohol Tahir ist, als Shadh. Und Shadh ist ein Begriff, der verwendet wird für Aussagen, die einer Übereinkunft widersprechen. Aussagen, die vereinzelt von einer Person gesagt worden sind oder von zweien, das wird erwähnt, dass man weiß, dass es erwähnt worden ist, aber man erwähnt es und nennt es Shadh, damit niemand danach handelt, weil die Gelehrten nicht danach gehandelt haben. Und Grundlage dafür ist die Ayah aus Surat Al-Ma'idah, die 90. Ayah aus Surat Al-Ma'idah, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Wein als ein Gräuel, ein Werk des Satans bezeichnet. Ein Gräuel auf Arabisch heißt Rijis. Und Rijis ist auf Arabisch bedeutet Najis. Und insofern ist diese Ayah ein deutlicher Hinweis darauf, dass eben der Wein Najis ist. Und worum geht es beim Wein? Mit Sicherheit nicht um, der Wein ist ja keine Substanz, die aus einer Art von Atomen besteht, sondern Wein ist eine Zusammensetzung. Und wir meinen den Ethanol am Wein. Wir meinen den Ethanol am Wein, weil das ist die letztendlich berauschende Substanz. Wenn wir also jetzt davon ausgehen, dass der Alkohol Najis ist, fragen wir uns, was ist, wenn dieser Alkohol umgewandelt wird in Essig? Das bedeutet, die Gelehrten unterscheiden zwei Fälle. Der erste Fall ist, wenn dieser Alkohol vergessen ist. Das heißt, man vergisst ihn, er heißt, er ist entstanden und man vergisst ihn und er wird im Laufe der Zeit umgewandelt in Essig. Unter bestimmten chemischen Prozessen, zum Beispiel indem der Hefe dazugekommen ist, wenn man es aktiv macht oder auch anders, entsteht dadurch Essig. Und diese Form ist eine Form, das heißt, ohne dass jemand etwas dazu beigetragen hat, wurde dieser Alkohol zu Essig. Und der zweite Fall ist, dass jemand aktiv diesen Alkohol zu Essig umwandelt. Das sind zwei Fälle, die die Gelehrten rahimahumullah ta'ala voneinander unterscheiden. Und wir machen für uns hier, also warum werden diese beiden Sachen unterschieden? Weil es in beiden Themen verschiedene Ansichten dazu gibt. Also manche Gelehrte sagen, dass im einen Fall das Najis bleibt, im anderen Fall es Tahir geworden ist. Für uns gilt, die gleiche Grundsatz, den wir vorhin auch angewandt haben. Wir haben gesagt, Al-Hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Das heißt also, wie wir gesagt haben, der Hukm hängt ab von seiner Illa. Solange die Illa vorhanden ist, ist der Hukm da. Solange die Illa nicht mehr vorhanden ist, ist der Hukm nicht mehr da. Das heißt also, warum haben wir gesagt, dass der Alkohol Najis ist? Aufgrund des Ethanols, der vorhanden ist. Dadurch, dass es aber umgewandelt wird in Essig, ist der Ethanol nicht mehr vorhanden. Und wenn der Ethanol nicht mehr vorhanden ist, können wir auch nicht mehr sagen, dass der Essig Najis ist. Und dafür spricht auch natürlich der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, ni'mal udum al-khall, welch gute Zukost Essig doch ist. Welch gute Zukost Essig doch ist. Und er hat sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht, woher er hergestellt worden, woraus er hergestellt worden, beziehungsweise ob ihn jemand aktiv hergestellt hat oder ob er passiv zufälligerweise entstanden ist, ohne dass jemand es erstellen wollte. Die Eine weitere allgemeine Art, Najasa zu entfernen, ist, wenn sie tatsächlich maschinell oder manuell entfernt werden kann. Machen wir ein Beispiel. Jemand hat zum Beispiel Butter. Und in diese Butter fällt ein verendetes Tier, wie zum Beispiel eine Maus. Wenn eine Maus also verendet, dann ist sie Najis und sie fällt in diesen in diese Butter oder in den Fettnapf oder was auch immer, dann sehe ich ja mit eigenen Augen, wo die Najasa ist, nämlich dieses Tier. Wenn ich also das Tier entferne und das Fett, das unmittelbar an diesem Tier klebte oder mit dem Tier in Berührung kam, dann urteile ich, dass der Rest, der übrig geblieben ist, genauso ist wie vorher, bevor das Tier reingefallen ist, nämlich dass es Tahir ist. Und das gilt natürlich, wenn dieses Material, in das die Najasa reingefallen ist, zu trennen ist. Also wenn man das trennen kann, sichtbar sehen kann, trennen kann voneinander, dann ist das möglich. Ansonsten, wenn es zwei Flüssigkeiten sind, dann wird es natürlich schwieriger, gerade wenn diese beiden Flüssigkeiten beide polar oder beide dipolar sind, wie dem auch sei. Es geht einfach darum, wenn es möglich ist, das zu trennen, auch wenn es zum Beispiel durch Aufkochen der Fall ist, dann kann man diese Sachen voneinander trennen. Und auch hier gilt wieder, wenn die Najasa nicht mehr vorhanden ist, dann kann ich auch nicht sagen, dass diese Sache noch Najis ist. Ein weiterer Fall, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Najasa, weil es ein Spezialfall ist auch, ist die Najasa, wenn sie auf dem Boden ist. Wenn sie auf dem Boden ist. Denn wenn Najasa auf dem Erdboden ist, und jetzt habe ich extra das Wort Erd hinzugefügt, denn es ist ein Unterschied, ob Najasa auf dem blanken Erdboden fällt oder ob Najasa auf einen, zum Beispiel auf einen Teppich fällt. Wenn die Najasa auf den Erdboden fällt, zum Beispiel, stell dir mal vor, damals in der Moschee des Propheten, wie gesagt, waren dort wie zum Beispiel Kieselsteine, und ich kann mir vorstellen, dass auch bestimmte Stellen vielleicht einfach nur Sand war. Und wenn dort jetzt Najasa irgendwo hinkommt, dann reicht es aus, wenn man einen Eimer Wasser nimmt, diesen über diese Najasa kippt und dadurch die Najasa vollkommen entfernt wird. Das heißt also, in diesem Fall genügt ein einmaliges Schütten von viel Wasser, also es muss viel Wasser sein, damit eben die Najasa dadurch entfernt wird. Und man muss sozusagen nicht mehr machen als dies. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass ein Beduine in die Moschee hineinkam, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dort saß. Dann betete er zwei Raka'a und sagte, O Allah, erbarme dich meiner und Muhammad und erbarme dich sonst niemandem. O Allah, erbarme dich meiner und Muhammad und erbarme dich sonst niemandem. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört hat, hat er gesagt, sinngemäß übersetzt, du hast den Gürtel aber eng geschnallt. Weil er eben nur Dua gemacht hat für sich, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und alle anderen ausgeschlossen hat. Also nicht nur, hat nicht gesagt, erbarme dich meiner und Muhammad, sondern hat gesagt, die anderen nicht. Und dann ging er in die Ecke der Moschee und urinierte. Das heißt, er hat sein Geschäft in der Moschee verrichtet. Die Leute wollten schnell zu ihm gehen, doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat es ihnen und sagte, ihr seid gesandt worden, um es den Leuten einfach und nicht schwer zu machen. Schüttet darauf einfach einen Eimer Wasser aus. Schüttet darauf einfach einen Eimer Wasser. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich beinhaltet viele Lehren, besonders die Barmherzigkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, die sich hier widerspiegelt, ist nichts anderes als eine Umsetzung der Aussage Allahs im Koran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und aus diesem Hadith kann man auch entnehmen, dass man nicht immer auf jeden Fehler jemanden hinweisen muss, wenn man befürchtet, dass dadurch ein größerer Schaden entsteht, sondern dass man sehr wohl auch mal einen kleinen Fehler in Kauf nehmen darf, wenn man das von den Leuten sieht, um eben was Größeres zu vermeiden. Und in diesem Hadith entnehmen die Gelehrten vieles, unter anderem auch, dass der Beduine hier gebetet hat, während er sein Geschäft eigentlich verrichten musste. Denn die Tatsache, dass er gebetet hat und danach gegangen ist, um sein Geschäft zu verrichten, bedeutet was? Es bedeutet, dass er gebetet hat, während er seine Notdurft unterdrückt hat. Und deswegen lautet die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, dass man, wenn man betet, während man seine Notdurft unterdrückt, sofern man natürlich noch klar denken kann, in diesem Fall ist das Gebet richtigerweise gültig. Und das nennt man auf Arabisch Sarif. Das bedeutet, dass dieser Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, dass als er sagte, dass man nicht beten darf, während man seine Notdurft unterdrückt, dass dieses Verbot nicht zur Folge hat, dass das Gebet ungültig ist, sondern es hat zur Folge, dass die Vollkommenheit des Gebetes in Frage gestellt ist. Das heißt, jemand, der betet, während er seine Notdurft unterdrückt, die Vollkommenheit seiner Belohnung, die wird er wohl nicht erlangen können, weil er nicht in seinem Gebet so konzentriert sein kann, wie wenn er sein Geschäft schon vorher verrichtet hätte. Und all das kann man aus diesem Hadith entnehmen und noch mehr. Und uns interessant in diesem Kapitel ist natürlich, dass er sallallahu alaihi wasallam einfach angeordnet hat, dass man Wasser über die Najasa kippen darf. Und die Gelehrten haben auch daraus entnommen, dass man auch in Anwesenheit eines Gelehrten oder Anwesenheit eines Wissensreicheren sehr wohl auch das Gute gebieten, das Schlechte verbieten darf. Man muss nicht warten, bis der Gelehrte einem das erlaubt oder nicht. Nee, der Muslim, wenn er etwas Gutes sieht, spornt er dazu an. Und wenn er etwas Schlechtes sieht, versucht er die Leute davon abzubringen. Aber es zeigt auch, dass die Sahaba radiallahu anhum haben etwas sagen lassen, denn sie wollten das Übel beseitigen, aber jemand hat ihnen gesagt, lass ihn, ihr wollt zwar was Gutes machen, aber wenn ihr das macht, kann es sein, dass es noch schlechter ist. Und natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man erkennt an diesem Hadith, dass er ein Menschenkenner war, denn er hat von einer Situation auf die andere geschlossen. Dadurch, dass dieser Mann da steht und betet und nur für sich und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle anderen ausschließt, das weist darauf hin, dass er im Fiqh nicht sehr bewandert ist, wie es im Umgang mit Muslimen ist, nicht sehr bewandert ist über die islamische Religion und auch dadurch, dass er sein Geschäft in der Moschee verrichtet hat. Was erwartest du von jemandem, der sein Geschäft in der Moschee verrichtet? Das heißt, er war wohl noch nicht so oft in einer Moschee und hat nicht gesehen, wie die Leute in dieser Moschee sich normalerweise verhalten. Wir haben gesagt, das ist, wenn es auf dem blanken Erdboden ist. Wie ist es aber, wenn es auf einem Teppich ist? Wenn es auf einem Teppich ist und diesen Teppich kann man beseitigen, denn manche Teppiche sind ja locker einfach gelegt auf dem Erdboden. In diesem Fall muss man den Teppich nehmen und ihn auswaschen, und nach der Mehrheit der Gelehrten dreimal, nach dreimal mindestens, sodass eben die Najasa entfernt worden ist. Ansonsten, wenn es ein Teppich ist, der am Boden befestigt ist und der sich nicht einfach entfernen lässt, dann auch genügt es, wenn man darüber Wasser kippt, sodass dadurch die Najasa weggespült wird und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von einem eben nicht mehr als man kann. Das alles aufgebaut auf die Möglichkeit, die man hat. Wenn es einem möglich ist, die Najasa ohne weiteres zu entfernen, durch Waschen, dann macht man es durch Waschen. Wenn es nicht durch Waschen geht, sondern nur durch Wasser darüber kippen, dann macht man es eben, indem man einfach darüber Wasser kippt. Nachdem wir nun erfahren haben, wie man die Najasa entfernt, und stellt sich die Frage, was ist denn alles überhaupt Najis? Und das ist das, was die Gelehrten an dieser Stelle natürlich behandeln. Und wir erwähnen hier die Sachen, allerdings nicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich, jeder von uns weiß, dass bestimmte Tiere Najis sind. Es gilt aber die Frage, was sind denn die Tiere, die Najis sind, welche Tiere sind, die keine Najis sind. Beginnen wir erst einmal mit dem Hund. Der Hund ist gemäß der Mehrheit der Gelehrten najis, und auch sein Speichel ist najis. Denn Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wenn ein Hund aus einer Schüssel geleckt hat, besteht die Reinigung darin, diesen 7-mal zu waschen. Das heißt, die Schüssel, Entschuldigung, diese 7-mal zu waschen, beim ersten Mal davon mit Erde. Beim ersten Mal davon mit Erde. Insofern, die Tatsache, dass er sallallahu alaihi wasallam uns angeordnet hat, zu waschen, bedeutet, dass es najis war oder mutanajis war, die Schüssel, weil der Hund daraus geleckt hat. Und deswegen, daraus haben die Mehrheit der Gelehrten entnommen, dass der Hund eben najis ist. Dieser Hukum, das heißt, dass man die Schüssel waschen muss, ist muallal, gemäß der richtigeren Ansicht. Muallal, es gibt zwei Begriffe, die wir hier einführen vielleicht. Einer Begriff heißt Ta'abbudi und andere heißt Muallal. Ta'abbudi kommt vom arabischen Wort Ibadah. Es hat die gleiche Wortwurzel wie Ibadah. Und Ibadah ist der Gottesdienst. Und Ta'abbudi meint man, also man nennt einen Hukum Ta'abbudi, wenn er mit dem Sinn und Verstand nicht erfasst werden kann. Wenn die Logik dahinter nicht erfasst werden kann, dann sagt man, dieser Hukum ist Ta'abbudi. Wenn aber der Hukum, in diesem Fall, dass man eben die Schüssel auswaschen muss, wenn ein Hund daraus geleckt hat, wenn der Hukum logisch nachvollziehbar ist, nennt man ihn Muallal. Muallal kommt vom Wort Illah und Illah bedeutet unter anderem Ursache. Das heißt also, es gibt eine Ursache, die ist bekannt. Der Gesetzgeber hat uns direkt oder indirekt mitgeteilt, was der Grund dafür ist. Man sagt auf Arabisch auch Ma'qul al-Ma'na, das heißt logisch nachvollziehbar. Und in Bezug auf den erst einmal, warum ist es überhaupt interessant, diese Frage zu stellen? Weil, wenn man sagt, dass der Hukum Ta'abbudi ist, dann brauchst du dafür eine Niyya. Wenn du allerdings sagst, dass der Hukum Muallal ist, dann brauchst du dafür keine Niyya. Und in Bezug auf unsere Thematik jetzt gerade, ist, dass der, was die Reinigung angeht, der Schüssel, sie ist richtigerweise Muallal. Sie ist richtigerweise Muallal. Das heißt also, der Grund, warum der Prophet والسلام, uns angeordnet hat, dass wir diese Schüssel waschen müssen, ist logisch nachvollziehbar, denn der Hund ist richtigerweise Najis. Wenn du sagst, es ist Ta'abbudi, dann öffnest du die Tür für die Gelehrten, die gesagt haben, dass der Hund Tahir ist, logischerweise. Ja. Das heißt, das ist der Grund. Ansonsten die Anzahl, die der Prophet erwähnt hat, alayhi salatu wassalam, sie ist auch nach manchen Gelehrten Muallam, manchen wieder Ta'abbudi. Ja. Also manche sagen, dass die Unreinheit, die Najasa des Speichels des Hundes, sie ist aus bestimmten Gründen unrein und man muss sie 7-mal reinigen, die Schüssel, und 1-mal davon mit Erde, damit diese Unreinheit entfernt werden kann. Das heißt, sie sagen, die Unreinheit des Speichels eines Hundes ist von besonderer Art und sie lässt sich nicht so leicht entfernen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angeordnet, das so häufig zu reinigen. Andere Gelehrte sagen, nein, das ist Ta'abbudi. Das heißt, Ta'abbudi, haben wir gesagt, bedeutet, der Gesetzgeber hat es uns so vorgegeben und deswegen müssen wir es genau so machen. Und wir gehen davon aus, dass es, wie wir gesagt haben, Muallal ist. Wie oft muss man die Schüssel waschen, wenn ein Hund daraus geleckt hat? Natürlich, wenn wir sagen, ein Hund daraus geleckt hat, dann ist das einfach Respekt gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er dieses Beispiel gemacht hat. Ansonsten, es kann sein, in deinem Alltag steigst du in einen Bus ein, da kommt ein Hund und leckt an deiner Hose. Dann ebenfalls gilt genau das Gleiche. Dann musst du genau diesen gleichen Prozess machen. Wie reinigt man? Insgesamt macht man es 7 Mal, wobei man beim ersten Mal vorher Erde benutzt. Das heißt also, man nimmt eine Handvoll Erde, das reicht, verteilt sie auf die Stelle, wo die Najasa sich befindet, und dann wäscht man das Kleidungsstück oder die Schüssel oder was auch immer 7 Mal mit Wasser aus, und danach ist inshallah ta'ala diese Stelle gereinigt. Diese Form der Reinigung gilt richtigerweise nur für den Hund, und für alle anderen Najis-Tiere, wie zum Beispiel das Schwein, oder auch richtigerweise der Speichel von einem Löwen oder von einem Wolf oder ähnliche Tiere, diese Unreinheiten werden gereinigt durch 3-maliges Waschen mit Wasser und nicht 7-mal. Also man braucht weder beim Schwein noch bei anderen Najis-Tieren mehr als 3-mal verwenden. Immer 3-mal mindestens. Und wenn 3-mal fertig ist, dann braucht man, also wenn nach 3-mal die Najasa entfernt ist, dann braucht man nicht noch ein 4. Mal waschen. Ein weiterer Spezialfall ist beim Menschen der Urin des kleinen Kindes. Und zwar geht es hier, unterscheiden die Gelehrten zwischen den Jungs und den Mädchen. Was der Urin der Mädchen angeht, so gibt es keinen Unterschied, ob ein Mädchen ein kleines Mädchen ist oder ob ein Mädchen älter geworden ist oder ob es eine Frau ist. In allen Fällen ist der Urin Najis. Und wir haben gesagt, es gibt die vereinfachte Form der Najasa, es gibt die normale Form der Najasa und es gibt die strenge Form, die intensive Form der Najasa. Die intensive Form haben wir gerade kennengelernt, das ist die des Hundes. Das einzige Beispiel nach der bevorzugten Ansicht. Dann die abgeschwächte Form der Najasa ist zum Beispiel, wie wir gleich sehen werden, wie wir demnächst sehen werden, inshallah, die Vorsamenflüssigkeit des Mannes zum Beispiel. Und jetzt auch in diesem Kapitel ein weiteres Beispiel dafür. Und zwar, wir haben gesagt, wir unterscheiden zwischen dem Urin eines Jungen und eines Mädchens. Beim Mädchen haben wir gesagt, machen wir keinen Unterschied. Der Urin von einem Mädchen ist immer Najis, egal ob es klein oder groß ist. Aber was allerdings den Urin eines kleinen Jungens angeht, so unterscheiden wir zwischen der Phase vor seiner Entwöhnung und der Phase nach seiner Entwöhnung. Das heißt also, solange das Kind noch nicht entwöhnt ist und noch Muttermilch braucht, und es gibt keinen Unterschied, ob sie jetzt wirklich Muttermilch trinkt oder ob sie einen Ersatz für die Muttermilch bekommt, Milchpulver oder ähnliches, was zubereitet wird. Das heißt, solange ein Kind noch nicht entwöhnt ist, das heißt, solange ein Kind noch diese Milch braucht und noch nicht sich von, in Anführungsstrichen, normaler Nahrung ernähren kann, dann, also von fester Nahrung ernähren kann, der Urin dieses Jungens, dieses kleinen Kindes vor der Entwöhnung, gilt als Najis, allerdings in abgeschwächter Form. Und der Beweis dafür ist der folgende Hadith von Qais, die Tochter von Mihsan. Sie sagte, dass sie mit einem ihrer Söhne, der noch nicht selbst essen konnte, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nahm ihn auf seinen Schoß, woraufhin er, das heißt der kleine Junge, auf seine Kleidung, das heißt auf die Kleidung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, urinierte. Dann verlangte er nach Wasser und bespritzte die Kleidung, ohne sie zu waschen. Hat einfach Wasser genommen und es gekippt auf die Stelle, an der sich der Urin befunden hat. Das heißt, er hat nicht extra die Kleidung ausgewaschen, und das beweist, dass diese Form der Najasa eine abgeschwächte Form ist. Warum haben die Gelehrten unterschieden zwischen Mädchen und Jungs? Ganz einfach, weil der Prophet a.s. unterschieden hat. Und zwar berichtet uns Lubabah, die Tochter von Al-Harith, sie sagte, Al-Husayn, der Sohn von Ali radiallahu anhu, Al-Husayn ist einer der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Husayn, der Sohn von Ali radiallahu anhu, war im Schoß des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und urinierte auf ihn. Ich sagte, zieh ein frisches Kleid an und gib mir deinen Umhang, damit ich ihn wasche. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, man hat ein Kleidungsstück nur aufgrund des Urins eines Mädchens zu waschen, beim Jungen bespritzt man es einfach mit Wasser. Insofern genügt es beim einen und beim anderen genügt es nicht. Und diese Unterscheidung ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Wir kennen keinen logisch nachvollziehbaren Grund, also keinen eindeutig logisch nachvollziehbaren Grund der Unterscheidung. Also ist, nennen wir das auch wieder hier Ta'abbudi, wodurch Allah Azza wa Jal den Muslim prüft. Akzeptiert er die Vorgaben seines Herrn Subhanahu wa Ta'ala oder lässt er sich leiten durch irgendwelche Maschen, irgendwelche Mode-Sachen, in der er sich heutzutage befindet. Der Muslim ergibt sich dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, egal ob die Menschen damit einverstanden sind oder ob sie nicht damit einverstanden sind. Dadurch zeigt er seinem Herrn subhanahu wa ta'ala, dass er ein gottergebener Mensch ist. Denn er ergibt sich nicht der Gesellschaft, er ergibt sich nicht den Leuten um ihn herum, er ergibt sich nicht seiner persönlichen Neigung, er ergibt sich nicht dem, was ihm einfacher fällt, zu denken und zu glauben, sondern er ergibt sich seinem Herrn, koste es, was es wolle. Und das bedeutet, dass er sich seinem Herrn als Muslim im wahrsten Sinne des Wortes ergeben hat. Wenn wir schon bei den Extremitäten sind eines Menschen, dann stellt sich die Frage, wie sieht es aus mit dem Blut eines Menschen? Das Blut eines Menschen, bevor wir reden über die großen oder kleinen Mengen, müssen wir erst einmal klären, müssen wir über den Hukum des Blutes sprechen. Das heißt, ist das Blut Tahir oder ist es Najis? Und die absolute Mehrheit der Gelehrten, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen, ist der Ansicht, dass Blut an sich Najis ist. Und das ist auch die richtigere Ansicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte nämlich im Koran al-Karim, ich lese direkt die ungefähre Übersetzung aus Surat al-An'am, Surah 6, Vers 145 vor. Sag, ich finde in dem, was mir an Offenbarung eingegeben wird, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch, denn das ist ein Gräuel. Ein Gräuel, haben wir gesagt auf Arabisch, Rijis, und das ist das, was Najis ist. Insofern hat Allah subhanahu wa ta'ala hier das ausgeflossene Blut als Najis bezeichnet. Und dieses ausgeflossene Blut, wenn es um ein Tier geht, das man schlachtet, dann ist es unter Übereinkunft der Gelehrten Najis. Also das heißt, wenn man ein Tier schlachtet, während das Blut ausfließt während der Schlachtung, dieses Blut, was ausfließt bei der Schlachtung, ist bei allen Gelehrten Najis. Und deswegen muss man auch die entsprechende Stelle waschen, also bevor man den Hals essen möchte oder ähnliches, wenn man am Hals geschlachtet hat. Und ansonsten, das Blut, das zurückbleibt im Körper des Tieres, nachdem es gemäß den islamischen Riten geschlachtet worden ist, das Blut gilt als Tahir, denn das gesamte Tier hat Allah subhanahu wa ta'ala einem erlaubt, und es ist Tahir, auch das zurückgebliebene Blut, aber nicht das Blut, das das Tier verlassen hat, während man es gerade am Schlachten ist. Beim Blut des Menschen, wie gesagt, die absolute Mehrheit der Gelehrten sagt, dass das Blut an sich Najis ist, und auch der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal als Fatima, die Tochter von Abu Hubaysh, unter Istihada litt. Sie hatte also krankhafte Blutung. Das heißt, sie hat geblutet, allerdings nicht Menstruationsblutung, sondern krankhafte Blutung. Das heißt, Blutung, die kommt außerhalb ihrer normalen Regelzeit. Und als das geschehen ist, sagte er sallallahu alaihi wasallam, فَغْسِلِي عَنْكِ دَمَا ثُمَّ صَلِّي. So wasche das Blut von dir ab und dann bete. Tatsache, dass er zu ihr gesagt hat, dass sie das Blut abwaschen soll, weist darauf hin, dass das Blut Najis ist und bestätigt das, was wir vorhin auch gesagt haben. Wenn nun klar ist, dass das Blut Najis ist, das Blut eines Menschen najis ist, stellt sich die Frage, wie sieht es aus mit wenig Blut? Gibt es einen Unterschied zwischen wenig Blut, ein paar Tropfen und viel Blut? Die Antwort lautet ja. Und zwar, solange das Blut nicht die Größe eines Groschens überschreitet, ist dieses Blut, es ist zwar najis, aber es ist unerheblich. Das heißt, der Gesetzgeber schaut darüber hinweg und erlaubt dir trotzdem zu beten, selbst wenn du eine kleine Stelle nur hast, an der sich Blut befindet, sofern sie nicht die Größe eines Groschens erreicht hat. Und der Beweis dafür ist zweierlei. Einmal, es gibt eine Überlieferung darüber, die ist allerdings daif. Und zweiter Beweis ist die Übereinkunft der Ijma'. Und das ist der stärkere Beweis. Außerdem wird überliefert über manche Sahaba wie Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, dass sie dass das Blut, das aus einem Pickel austritt, nichts ausmacht. Das heißt, die Gültigkeit des Gebetes. Und manche haben sogar so etwas ausgedrückt während dem Gebet. Und das heißt, dass dieses Blut, was da austritt, weil es eben wenig ist, die Gültigkeit des Gebetes nicht beeinträchtigt. Worüber es allerdings keinen Zweifel gibt, und das gilt gemäß Ijma', ist das Blut, das Menstruationsblut. Es ist gemäß Ijma' najis, denn der Prophet, denn es heißt in der Folgeüberlieferung, Asma' radiallahu anha, sie berichtet, sie sagte, eine Frau kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprach, was hältst du vom Menstruationsblut, wenn es an die Kleidung von uns gelangt ist? Was soll man tun? Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, man soll es abkratzen, dann mit Wasser abreiben, dann abwaschen und hiernach darf man darin beten. Das heißt, die Tatsache, dass er sallallahu alaihi wasallam also nicht nur gesagt hat, abwaschen, sondern auch noch vorher abkratzen, gemeint ist, wenn es eben getrocknet ist, und dass man es waschen soll und reiben soll, das weist darauf hin, dass diese Substanz eine Najis-Substanz ist. Aber auch hier hat der Gesetzgeber es den Frauen erleichtert, denn manchmal wäscht man und trotzdem kann man nicht alles davon beseitigen. Und wenn man nicht alles davon beseitigen kann, dann kommt eben die Erleichterung. Denn eine Regel im Fiqh lautet, Al-Amru idha daqa ittasa'. Das heißt, wenn es eng wird, dann wird es weit. Und so berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass Khawla, die Tochter von Yasar, einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe nur ein Kleid und dies habe ich auch an, wenn ich meine Tage habe, das heißt, wenn ich meine Menstruation habe. Was soll ich tun? Er sagte, wenn du rein geworden bist, dann wasche es und bete darin. Sie sagte, was aber, wenn das Blut nicht weggeht? Er sagte, es genügt, wenn du es wäschst, die Spuren machen nichts aus. Es genügt, wenn du es wäschst, die Spuren machen nichts aus. Denn wenn er verlangt hätte, dass man auch die letzten Spuren beseitigt, gemeint ist, man wäscht mindestens dreimal und trotzdem bleiben noch ein paar Spuren übrig und man kriegt es nicht ganz weg. Wenn er verlangt hätte, es ganz zu beseitigen, dann wäre das eine Erschwernis für die Frau und sie könnte eventuell manche ihrer Kleider nicht mehr zum Beten verwenden. An dieser Stelle möchte ich Stopp machen, inshallah ta'ala, bevor wir beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, sprechen über andere Formen der Najasa, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt, und werden inshallah ta'ala dann verdeutlichen, welche Dinge davon tahir sind und welche davon najis sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.